Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 51, Vers 8 bis 10. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Gott segne dieses Wort. Ein reines Herz. Was haben wir hier eigentlich gerade gelesen? Also, wer spricht hier und mit wem? Und was ist hier los? Also hier haben wir König David, David aus dem Alten Testament, nach seiner Affäre mit Bathsheba, nach seiner Konfrontation, also er hat dann eine Affäre begangen und da gesündigt gegen unseren Herrgott und sogar einen Mord begangen, also den Ehemann von Bathsheba töten lassen, also ermorden lassen sozusagen. Und um seine Sünden da und seine Affäre zu verdecken. Und nachdem der Prophet Nathan zu ihm kommt, sagt, lieber David, das hier ist nicht, du hast Sünde begangen, wende dich jetzt zum Herrgott in Reue und gestehe, nicht nur gestehe, aber komme als reuiger Sünder zum Herrgott und sag ihm, was du gemacht hast. Und das ist etwas hier, da würde ich euch auf jeden Fall einladen, unbedingt ins zweite Buch Samuel zu gehen. Samuel, das zweite Buch Samuel, also 2 Samuel. Und dann Kapitel 11 und 12 mal zu lesen, was hier eigentlich passiert. Also die Geschichte von David ist hier dargestellt. Und hier im Psalm, also die Affäre mit Bathsheba und die Konfrontation mit Nathan, dem Propheten. Und hier dann eben dann nochmal den Psalm 51 nochmal genau durchzulesen. Lest euch den ganzen Psalm mal durch. Und wir erfahren hier, dass David nun wirklich als reuiger Sünder zu Gott kommt und ein reines Herz sucht. Denn er weiß, dass Gott ihm gnädig ist oder gnädig sein kann und auch gnädig sein wird. Denn er kommt, er bereut von ganzem Herzen, mit aller Wahrhaftigkeit und gesteht ein, dass er Sünde begangen hat. Und dadurch eben kommt eben dann auch die Freude wieder zurück, wenn wir auch heute, vielleicht hat jemand eine Affäre begangen oder ging jemand gesündigt. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass Gott uns einlädt, immer zu ihm zu kommen, egal was es ist. Also zu ihm zu kommen und zu bekennen, dass wir Sünde begangen haben und als reuige Sünder zu unserem Herrn Jesus Christus kommen. Was dann passiert ist, dass er dann uns anerkennt, dass wir gesündigt haben gegen ihn, unseren Herrgott, unseren Herrn Jesus Christus. Und er nicht vergibt uns nicht nur, sondern er reinigt unser Herz. Also das heißt, dass wir wieder Freude erfahren können. Das kann ein bisschen dauern. Also da ist ein bisschen Zeit, es kann Zeit dauern, aber das macht nichts, denn Gott hat immer etwas vor in unserem Leben und manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Und Gott zeigt uns dann auf, was er denn nun, also nicht nur wie er uns heilt, sondern auch wie er uns, was er vorhat in unserem Leben. Und wie sich das nun darstellt, also nun, die Konsequenzen bleiben zwar bestehen, ja, also dass der Ehemann ermordet wurde und lest mal die Geschichte nach. Also, wie gesagt, das sind andere Konsequenzen noch, die sich daraus ergeben haben, aus irdischer Sicht. Aber aus seelischer, spiritueller Sicht, in unserer Beziehung zu Christus, sind wir wieder vereint mit Christus. Also wir sind nie als Glaubensbrüder und Schwestern nie getrennt von Christus. Also wenn wir Sünde begehen, haben wir unsere Erlösung nicht verloren. Das ist ganz wichtig. Aber die Konsequenzen bleiben bestehen und da kann unser Herrgott also auch uns auch helfen. Aber das ist eben die Wahrheit auch manchmal. bleiben viele Konsequenzen dann oder die Konsequenzen auch bestehen zeitlebens. Das müssen wir uns bedenken. Aber es ist nicht so, das Wichtigste ist, dass wir zu Christus halten und immer wieder zu Christus kommen, in unserer Entscheidungsfindung, damit wir ein reines Herz bewahren und ihm dienen können, unserem Herrn Jesus Christus, und in unserer persönlichen Beziehung zu ihm wachsen. Das ist die Nummer eins entscheidende Sache, unsere persönliche Beziehung zu Christus. Und darauf kommt es an. Also lest mal hier den Psalm 51 komplett durch. Und im 2. Samuel, Kapitel 11 und 12, und lernt mal über David. Echte Menschen, echte Situationen, und schaut mal, wie sich das da auf euer Leben dann beziehen lässt. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm, wo David, König David, Vergebung sucht und auch findet. Was nun da passiert zwischen ihm und als der Ehebruch begangen wird, wie Gott hier schaltet und waltet. Und Herr Jesus, du bist voller Vergebung, Liebe und Vergebung. Wir müssen aber als reuige Sünder zu dir kommen. Das heißt, wir geben zu, dass wir Sünde begangen haben, und wenden uns ab von der Sünde. Und dann kannst du wirken in uns und uns heilen und helfen. Und dafür sind wir dankbar. Das ist immer so, und das ist, wer du bist, unser Jesus Christus. Und wir danken dir für diese Wahrheit und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.